scientist. Jungle brother, cause I'm a jungle brother. Mayday, mayday, this is Code Red approaching. Attention, you enter the Code Red drum and bass frequency area. So, jetzt aber wirklich Code Red im freien Radio für Stuttgart. Heute mit der extra langen Dosis Sendung Spaß. Los geht's mit Caris Arts. Danach Exist, Sub minus Mr. Greenberg, Beast und meine Wenigkeit Tops Turvy sind heute am Start. Heute extra lang Code Red auf dem freien Radio für Stuttgart. Jetzt geht's los mit mit Caris Arts. We'll be right back. Radio hier in Stuttgart. 99,2, 102,1 MHz im Kabelnetz und im Internet www.freies-radio.de sowie code-red-fm.de. An den Decks für euch, Caris Arts. Und hier geht's dann irgendwann mal weiter mit den restlichen Code Red Familienmitgliedern. Wir haben heute die lange Code Red Nacht. Bleibt also auf jeden Fall dran. Und falls ihr Zeit und Lust habt, gerne auch mal auf der Homepage vorbeischauen: www.code-red-fm.de. Und natürlich auch die Seite des Freien Radios www.freies-radio.de. Jetzt viel Spaß mit Caris Arts. Give it up.

Plus six. up when it's Friday, man. Look at these folks acting. When it's Friday, man, look at these folks acting. Getting back to the UK plastics. Auf dem Freien Radio für Stuttgart 99,2 und 102,1 MHz im Kabelnetz. Im Internet sind wir zu empfangen unter www.freies-radio.de und die sendungsinterne Homepage www.code-red-fm.de. Vielen Dank an dieser Stelle an unseren Kollegen Caris Arts. Geiles Set. Und jetzt an den Decks für euch Tops Turvy. Gönnt euch. searching for the cause. Of course, love is love. One step we gon' rise above. Yeah. Roots for my troops. And culture for the cause. Of course, love is love. One step we gon' rise above. Hey. Raiders are true, your youth in the city. Up a ghetto rebel chillin' with the gritty. Born as a Yankee, though my fam is from Guyana. Lived in harmonies like the keys of a piano. West Indian affiliates and none of a soprano. Got peeps of all kinds, Indians, Italiano, Pakistani, Asian, British, Dominicano. The rave at the drop of a tune, so watch this jam, yo. Jamboree, surreal, not deceiving. No static clinging, if detecting, get to leaving. The only thing I wanna see tight is shorty jeans. And beats by the speakers big enough to fit a team. And drum and bass over the place, don't mean the genre. I mean this drum bass in your face and prima donna. Track the rhyme on everything, so watch your worry for them. Too feisty, feisty, and can tell them need to hurry up. I like my beats funky like I like my room to curry up. Big beats off this, the pepper pot, blurry stuff. Part of my ethnicity is prayer like graffiti though. Say it like a beat though, see me out. Chillin' in the hall like a senior. And yeah, I'm getting sillier. Why you so serious? Been lurking in your video. You ain't killing cereal. Just take a Philly blow. It's something that I need to know. Nah, I don't need to know. Roots for my troops. And culture for the cause. Of course, love is love. One step, we gonna rise above. And roots for my troops. And culture for the cause. Of course, love is love. Let's go last time. Code Red auf dem Freien Radio für Stuttgart. Jetzt gerade an den Decks, Exist. Und heute die lange Nacht von Code Red. Mit fast der gesamten Crew. Gerade war schon Charizards und ein kleines Set von mir, Topsturvy. Später dann noch Sub Minus, Mr. Greenberg, Beast und Royal Flash. Yeah. I feel sunken in itself.

way around. Yeah, you say what you wanna say now. It's not the time to sit and wait around. Come closer, you can find your way around. there will come a time in the morning. Radio für Stuttgart 99,2, 102,1 MHz im Kabelnetz und weltweit streambar im Internet unter www.freies-radio.de sowie code-red-fm.de. An den Decks für euch Mr. Greenberg. Und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß hier bei der Code Red Radio Show.